Warum wurden die Seelen der heiligen Väter nicht schon vor dem Tod Jesu Christi in das Paradies eingeführt? Die Seelen der heiligen Väter wurden nicht schon vor dem Tod Jesu Christi in das Paradies eingeführt, weil durch die Sünde Adams das Paradies verschlossen war und weil es sich ziemte, dass Jesus Christus, der ihn durch seinen Tod wieder eröffnete, als erster dort einging. Christus ist der Erste, der Auferstandene, wie der heilige Paulus ausdrücklich schreibt, Primitia Dormientium, der Erste, der wieder von den Toten auferstanden ist. Und es war überaus geziemend, dass er als Erster seiner heiligen Menschheit ins Paradies eingeht, dann mit ihm bei seiner Himmelfahrt alle Geretteten des Alten Testaments mit sich den Himmel führt. Das Paradies war verschlossen, um der Erlöser alleine, Jesus Christus, konnte es wieder eröffnen.